Good morning once again. Wieder einmal guten Morgen. On this beautiful sunny day in Sao Paulo. An diesem sonnigen Tag in Sao Paulo. Ooh, now Paul gets very personal in verse 18. Jetzt wird Paulus in Vers 18 sehr persönlich. Now he's not talking about church life, but he's talking about our personal life. Nun spricht er nicht mehr über das Gemeindeleben, sondern über unser persönliches Leben. Oh, Paul, don't mess in my life. Oh, Paulus, misch dich nicht in mein Leben ein. Ah, if Christianity doesn't touch every area of your life, it's not true Christianity. Wenn das Christsein nicht alle Bereiche deines Lebens berührt, ist es kein wahres Christentum. Let every wife be supportive and tenderly devoted to her husband. Jede Frau soll ihren Mann unterstützen und ihm zärtlich zugetan sein. All the husbands said, Amen. Und alle Ehemänner sagen, Amen. Hey, listen, husbands. Hey, hört zu, ihr Ehemänner. You're not supposed to say Amen to that. That's not written for you. Ihr sollt dazu nicht Amen sagen. Das ist nicht für euch geschrieben. Every husband that quotes this to his wife is misapplying the Bible. Jeder Ehemann, der das zu seiner Frau sagt, wendet die Bibel nicht richtig an. And I'm telling you. Das sage ich dir. Because the Holy Spirit, through the words of the Apostle Paul, denn der Heilige Geist spricht durch die Worte des Apostel Paulus, is not talking to men, he's talking to the wives. Nicht zu den Männern, sondern zu den Ehefrauen. And eavesdropping is very rude. Es ist unhöflich, Gespräche von anderen mit anzuhören. So, husband, you should not read this part and quote it to your wife. It's not written for you. Also sollt ihr Ehemänner diesen Teil nicht lesen und ihn nicht eure Frau zitieren. Er ist nicht für euch geschrieben. It's written to you, wives. Er ist an eure Frau gerichtet. So, wives, you are encouraged, you are told by the Bible. Ihr Ehefrauen werdet also von der Bibel gelehrt und ermutigt. That you're supposed to be supportive and tenderly devoted to your husband. Dass ihr eure Männer unterstützen und ihnen zärtlich zugetan sein sollt. What does it mean? Was bedeutet das? Ah, it means everything the husband does and says, I have to support him in. Of course it doesn't mean that. Ah, es bedeutet, dass ich alles, was mein Ehemann tut und sagt, unterstützen muss. Nein, natürlich nicht. Of course, look at the whole context. Wir müssen uns den gesamten Kontext ansehen. We're supposed to be a life that glorifies God. Wir sollen ein Leben führen, das Gott verherrlicht. So in the whole context, Paul is not telling wives, just support him, it doesn't matter if he's a whatever. Im gesamten Kontext sagt Paulus den Ehefrauen nicht, dass sie ihre Ehemänner in jedem Fall unterstützen sollen. So if the husband does things that do not glorify God, which he tells us only two verses before we have to do. Wenn der Ehemann Dinge tut, die Gott nicht verherrlichen, was ihm Paulus nur zwei Verse vorher aufträgt, then wives, don't take this word out of the context and think you have to support your husband in bad things. Dann solltet ihr Ehefrauen dieses Wort nicht aus dem Zusammenhang reißen und denken, dass ihr euren Mann bei schlechten Dingen unterstützen müsst. No. Nein. Look, it says this is a beautiful illustration of our devotion to Christ. Es heißt, dass dies eine schöne Illustration für unsere Hingabe an Christus ist. See, Christ never wants anybody to be supportive of him unless he acts Christ-like, which he always does. Jesus will niemals, dass jemand ihn unterstützt und dabei nicht wie er Christus gemäß handelt. Think about it. Denk mal darüber nach. Always look at the whole context, the whole picture. Betrachte immer den gesamten Kontext, das gesamte Bild. So, Paul is simply giving us an instruction of how to live a life that is pleasing to God and is showing this world that we are real followers of Jesus. Paulus gibt uns einfach eine Anleitung, wie wir ein gottgefälliges Leben führen und der Welt zeigen können, dass wir wahre Nachfolger Jesu sind. So, wives, just tenderly devote yourself to your husband as he is walking in the ways of God. Also, Ehefrauen, widmet euch zärtlich euren Ehemännern, wenn er auf den Wegen Gottes wandelt. And remember, you do this because you're devoted to Christ before you're devoted to your husband. Und denkt daran, ihr tut das, weil ihr euch Christus zuerst hingegeben hattet, bevor ihr euch euren Ehemännern hingegeben habt. So look, Paul says this is a beautiful illustration of your devotion to Christ. Also schau, Paulus sagt, denn das ist eine schöne Darstellung für unsere Hingabe an Christus. That means if you're not devoted to Christ, how are you going to illustrate it in your marriage? Das heißt, wenn du dich nicht Christus hingibst, wie willst du dann Hingabe in deiner Ehe leben? You know, we always have to remember my devotion for Christ has to be first before the devotion to any other person. Wir müssen uns immer daran erinnern, dass meine Hingabe an Christus an erster Stelle stehen muss, bevor ich mich einer anderen Person hingebe. And I've taught before in other places that I don't believe in just submission for the sake of submission of wives to husbands. Und ich habe schon an anderer Stelle gesagt, dass ich nicht an die Unterordnung der Frau unter den Mann glaube, nur um der Unterordnung willen. The wives to support the husbands as the husbands walk the way that God has ordained them to walk. Die Ehefrau unterstützt den Ehemann, wenn er den Weg geht, den Gott ihm aufgetragen hat zu gehen. But look what it says in verse 19. Schau, was in Vers 19 steht. At the same breath that Paul gives a instruction to wives, he also gives it to husbands. Im gleichen Atemzug, in dem Paulus den Frauen eine Anweisung gibt, gibt er den Ehemännern auch eine. Now, wives, if you quote this verse to your husband, you are misapplying the Bible. Frauen, wenn ihr euren Ehemännern diesen Vers zitiert, legt ihr die Bibel falsch aus. Because that's rude, because God is not talking to you, so don't listen to what he says to others. Das ist unhöflich, weil Gott nicht zu euch spricht, also hört nicht zu, wenn er mit anderen spricht. Let every husband be filled with cherishing love for his wife and never be insensitive towards her. Jeder Ehemann soll von liebevoller Liebe zu seiner Frau erfüllt sein und niemals gefühllos ihr gegenüber sein. So look. Also schau. If every husband would treat his wife like this, every wife would be happy to be supportive and devoted. Wenn jeder Ehemann seine Ehefrau auf diese Art und Weise behandeln würde, wäre jede Ehefrau glücklich, ihn zu unterstützen und ihm zärtlich zugetan zu sein. So look, at the end of the day, the instruction that Paul gives married couple is not so that they can have a happy marriage. Letztendlich ist die Anweisung, die Paulus den Eheleuten gibt, nicht dazu da, dass sie eine glückliche Ehe führen können. Because he does give not only to marriage, he gives here to employees, he gives it to all sorts of people instructions. Denn er gibt die Anweisung nicht nur für die Ehe, sondern auch den Angestellten und allen Menschen. So look at the context. Schau dir also den Kontext an. First of all, God shall be glorified through our behavior. Zuallererst sollte Gott durch unser Verhalten verherrlicht werden. Secondly, and this is the important key. Zweitens, und das ist der wichtige Schlüssel, that our lives shall bring this incredible praise to God. Soll unser Leben Gott dieses unglaubliche Lob bringen. And it shall show the beauty of our Lord Jesus Christ. Und die Schönheit unseres Herrn Jesus Christus zeigen. So remember, our marriage are supposed to show the beauty of Jesus. Erinnere dich also daran, dass unsere Ehe die Schönheit von Jesus darstellen sollen. Guys, I want to talk a little bit more about this, so I'm going to finish here today and continue tomorrow. Leute, ich möchte noch ein bisschen mehr darüber reden, deshalb höre ich für heute auf und mache morgen weiter. See ya. Bis morgen.